Ned Russell geht pleite. Eine erschreckend kleine Gruppe von Menschen beobachtete die Landung des Schwebers und war völlig fassungslos, als ich die Luke öffnete und Morley herausstolperte. Da standen sie. Russell mit strenger Miene, seine Frau Mary, ihr Gesichtsausdruck eine Mischung aus Schock und Erleichterung, Wade Fraser, der müde aussah, und Dr. Bubble, geistesabwesend an seiner Pfeife kauend. Ignaz Fark war nirgends zu sehen und Belsnor auch nicht. »Ist Glenn tot?«, fragte Morley krächzend. Sie nickten. »Sie sind der erste von den Verschwundenen, der wieder auftaucht«, sagte Russell dann. »Gestern spät in der Nacht haben wir bemerkt, dass Bells nur nicht mehr Wache stand. Wir fanden ihn vor dem Eingang zur Krankenstation. Tot.« »Elektroschock«, murmelte Bubble. »Und du warst verschwunden«, sagte seine Frau mit brüchiger Stimme. Obwohl sie erleichtert schien, dass er zurück war, wirkten ihre Augen leer, hoffnungslos. Bubble legte Morley die Hand auf den Unterarm. »Kommen Sie. Legen Sie sich lieber wieder hin. Mir ist schleierhaft, wie Sie das überlebt haben. Sie schwimmen ja in Blut.« Sie halfen ihm in die Krankenstation. Umständlich glättete Mary das Bettzeug, während er schwankend daneben stand. Dann konnte er sich endlich auf dem kühlen Stoff ausstrecken, konnte seinen Kopf auf das weiche Kissen sinken lassen. »Ich werde mich wohl noch mal mit Ihrer Schulter befassen müssen«, sagte Bubble. »Die Arterie ist wieder aufgerissen und...« »Wir sind auf Terra«, unterbrach ihn Morley. Sie sahen ihn schockiert an. Bubble hantierte mechanisch mit einigen medizinischen Instrumenten. Etliche Augenblicke vergingen, ohne dass jemand etwas sagte. »Was verbirgt sich hinter dem Gebäude?«, fragte Fraser schließlich. »Ich weiß es nicht. Aber Sie sagten mir, dass ich schon einmal dort gewesen bin.« »Also weiß ich es doch«, fügte Morley in Gedanken hinzu. »Vielleicht wissen wir es alle. Irgendwo tief im Unterbewussten. Vielleicht waren wir alle einmal dort. Gemeinsam.« »Und warum bringen Sie uns um?«, wollte Bubble wissen. »Auch das weiß ich nicht.« »Woher weißt du dann, dass wir auf Terra sind?«, fragte Mary. »Ich war in London, vor wenigen Stunden. Ich habe die Stadt gesehen. Die uralte, verlassene Stadt. Die leeren Häuser, Fabriken und Straßen. Größer als irgendeine andere Stadt in der Galaxis. Mehr als 6 Millionen Menschen haben dort einmal gelebt.« »Aber auf Terra gibt es doch nichts mehr«, sagte Fraser. »Außer den Straußen. Und den Interplan-West-Anlagen. Den militärischen Forschungszentren.« Morleys Stimme klang fahrig, voller Zweifel. »Wir sind Teil eines Experiments, wie wir vermutet haben. Ein militärisches Experiment, das General Treaton leitet.« »War das wirklich wahr? Welche militärische Abteilung trägt schwarze Lederuniformen und schwere Stiefel?« »Die Straußenwärter«, erwiderte Russell mit gleichgültiger Stimme. »Wissen Sie, mit Straußen zu arbeiten, ist eine sehr unbefriedigende Sache. Die Einführung der neuen Uniformen vor 3 oder 4 Jahren hat die Moral des Wachpersonals etwas gehoben.« Mary wandte sich ihm zu. »Und woher wissen Sie das alles?« »Weil ich einer von Ihnen bin.« Russell griff in seine Jacke und zog einen kleinen, glänzenden Ergstrahler hervor. »Und wir alle tragen diese Art Waffe.« Er richtete den Strahler auf die anderen und bedeutete ihnen, enger zusammenzurücken. Es stand 1 zu 1 Million, dass Morley entkommen würde. Mit der freien Hand zeigte er auf sein rechtes Ohr. »Ich wurde laufend informiert. Ich wusste also, dass er auf dem Weg hierher war. Aber wir, meine Vorgesetzten und ich, nahmen nicht an, dass er es lebend schaffen würde.« Er lächelte. Ein eisiges Lächeln. Und dann ein durchdringender, dumpfer Knall. Sehr nahe. Russell drehte sich halb um, ließ den Ergstrahler fallen und brach zusammen. »Was war das?«, dachte Morley und versuchte, sich aufzurichten. Er konnte den Umriss eines Menschen sehen, eines Mannes dort an der Tür. Der Wanderer? War ihnen der Erdenwanderer zu Hilfe gekommen? Der Mann hielt eine Pistole in der Hand. Belsnors Pistole, erkannte Morley. Aber die hatte doch Fark. Er verstand das alles nicht. Der Mann mit der Pistole kam nun näher. Sie sahen ihn erschrocken an. Es war Ignaz Fark. Russell lag auf dem Boden und starb. Immer noch das kalte Lächeln im Gesicht. Fark bückte sich, hob den Ergstrahler auf und steckte ihn in seinen Gürtel. »Ich bin zurückgekommen«, sagte er. »Haben Sie Russell gehört?«, fragte Molly aufgeregt. »Ja.« Fuck hielt kurz inne, dann nahm er den Strahler wieder aus dem Gürtel und gab ihn Morley. »Jemand sollte das Betäubungsgewehr holen. Wir brauchen alle Waffen. Sind noch welche im Schweber?« »Ja, zwei«, erwiderte Morley und nahm den Strahler entgegen. »Warum bringst du uns nicht um?«, fragte er sich. Aber Thug sah überhaupt nicht mehr wie ein Psychopath aus. Er wirkte jetzt ruhig und nachdenklich, jedenfalls geistig normal. »Ihr seid nicht meine Feinde«, erklärte der Junge. »Die da sind es.« Er deutete mit der Pistole auf Russell. »Ich wusste, dass es einer aus der Gruppe war. Ich dachte immer, es sei Bells nur, aber das war falsch. Tut mir leid.« Für einige Zeit schwiegen sie. Es schien, als warteten sie auf etwas. Etwas, das kommen musste. Und zwar sehr bald. »Fünf Waffen«, dachte Morley. »Wie erbärmlich. Sie haben Raketen, Geschütze und Gott weiß was noch. Hat es da überhaupt einen Sinn, sich zu wehren?« »Ja«, sagte Thug und sah ihn an, als hätte er seine Gedanken gelesen. Morley nickte. »Ich glaube, ich weiß«, ließ sich Fraser daraufhin vernehmen, »worum es sich bei diesem Experiment handelt.« Die anderen blickten ihn gespannt an, doch er sagte nichts mehr. »Und zwar?«, fragte Bubble. Fraser wandte sich Bubble zu. »Wir sind geistesgestörte Kriminelle. Für lange Zeit, etliche Jahre möglicherweise, waren wir an jenem Ort eingesperrt, den wir das Gebäude nennen.« Er schwieg für einen Moment. »Es ist ein Gefängnis und zugleich ein Sanatorium für...« »Und was ist mit unserer Siedlung hier?«, unterbrach ihn Bubble. »Ein Experiment. Doch nicht vom Militär, sondern von der Sanatoriumsleitung. Um festzustellen, ob wir uns in Freiheit bewähren würden. Auf einem weit von Terra entfernten Planeten. Aber wir haben unsere Chance vertan. Es hat nicht funktioniert. Wir haben uns gegenseitig umgebracht.« Fraser deutete auf das Betäubungsgewehr. »Damit wurde Tallchief getötet. Damit hat es angefangen. Und Sie waren es, Bubble. Sie haben Tallchief umgebracht. Die Frage ist, ob Sie auch Susie Smart getötet haben.« Bubble schüttelte schwach den Kopf. »Nein.« »Aber Tallchief.« Sie alle sahen Bubble an. »Warum?«, fragte Thug. »Ich dachte, Tallchief wäre sowas wie Russell, unser Feind.« Morley wandte sich Fraser zu. »Und wer hat Susie umgebracht?« »Ich weiß es nicht. In Ihrem Fall gibt es nicht den geringsten Hinweis. Vielleicht Bubble, vielleicht aber auch Sie, Morley.« Der Psychiater musterte ihn. »Nein, Sie waren es nicht. Aber vielleicht hat es Thug getan.« »Ihr versteht, was ich sagen will. Jeder von uns könnte es gewesen sein. Wir alle sind fähig, einen Mord zu begehen. Deshalb waren wir ja auch im Gebäude.« »Ich habe Susie getötet«, sagte Mary plötzlich. Morley starrte seine Frau fassungslos an. »Aber warum?« »Weil sie scharf auf dich war.« Marys Stimme war beängstigend ruhig. »Und sie hat versucht, mich umzubringen. Mit diesem Miniaturgebäude. Es war also eine Art Selbstverteidigung.« »Mein Gott.« Molly schüttelte den Kopf. »Hast du sie etwa so geliebt, dass du nicht verstehst, warum ich sie umbringen musste?« »Ich habe sie ja kaum gekannt.« »Du hast sie gut genug gekannt, um...« »Na schön«, unterbrach sie Thug.